Halleluja! Der Geist des Herrn ist auf dir. Du hast es gerade gehört. Der Geist des Herrn ist auf dir. Er ist auf dir. Nicht zu einem Selbstzweck, sondern er ist auf dir, um Armen gute Botschaft zu verkünden. Er ist auf dir, um Gefangenen Freiheit auszurufen. Er ist auf dir, um Blinde wieder sehen zu machen. Er ist auf dir, das heißt, er ist auf dir, um aus dir hervorzufließen zu anderen Menschen. Halleluja, Halleluja. Also lass mal fließen im Geist. Lass mal fließen im Geist, mach dir bewusst. In mir fließen diese Ströme lebendigen Wassers. Nicht nur für mich selber, sondern für die Menschen um mich herum. Für die Menschen, die Jesus schon kennen und für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Oh, er ist auf mir. Ey, yo se caramondo, saramando. Oh, se caramondo, saramanda, sara. Oh, se caramondo, sarabando, sarara. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass dein Geist auf jedem einzelnen Glory Life Schüler ist, Herr. Und danke, Herr, dass du über jeden Glory Life Schüler fließt, Herr, in die Umgebung von jedem Einzelnen, Herr, zu den Menschen um jeden Einzelnen herum, zu den Söhnen und Töchtern, Gläubigen und Ungläubigen, Herr. In dem Namen Jesus, Herr, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für den Überfluss des Geistes. Ah, oh, den Überfluss. Ich danke dir für ein göttliches Überschwappen, Herr. Oh, ein göttliches Überfließen, Herr. Halleluja. Halleluja, Heiliger Geist. Wir lieben dich. Wir ehren dich. Du bist der Geist des Vaters. Und du bist der Geist des Sohnes. Und du bist in uns. Und du bist auf uns. Und du kommst aus uns hervor, Herr. Halleluja. Halleluja. Oh, sekaramando, sekaramanda, sakaralaba, sandalala. Shekaramando Saramanda Yano Yaramanda Ramanda Ralama O Sereme Sarama O Sharamanando Serereo O Randa Ramana Oh, oh, oh. Oh, Vater, wir danken dir für Lebensveränderungen, die überall passieren, wo wir als Söhne Gottes mit Menschen um uns herum in Berührung kommen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dein Geist durch jeden einzelnen Glory Life Schüler Menschenleben verändert in dieser Zeit, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wo auch immer du Glory Life Schüler platziert hast, überall hier in ganz Deutschland, Herr, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden, in der Schweiz, in Österreich, in Liechtenstein, in Frankreich, in Israel, wo auch immer du Glory Life Schüler platziert hast, Herr. Herr, da sind sie Katalysatoren, Herr, für dein Leben, Herr, und für Verwandlung durch dein Leben, Herr. Oh, so in dem Namen Jesus. Ich segne jeden einzelnen Glory Life Schüler heute Abend. Auch du jetzt an den Bildschirmen. Dieses Leben Gottes fließt durch dich. Und ich setze es frei in dir, in einer neuen Dimension zu fließen. Ich setze diese Kraft frei in dir, von der Jesus in Apostelgeschichte 1,8 gesprochen hat. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an die Ende der Erde. Herr, ich setze diesen Geist, diese Kraft frei über jedem Einzelnen, in jedem Einzelnen und durch jeden Einzelnen in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Oh, Saramanda, Halleluja. Oh, Rebasandana, oh ja, fließ mit dem Geist, komm, fließ mit dem Geist. Spring einfach hinein, spring hinein. Oh, er durchflutet dich, er durchströmt dich. Halleluja. Er offenbart sich in deinem Leben und durch dein Leben. Danke, Jesus. Saramanda, Saramanda. Oh, Saramanda, Saramanda, Lalaba. Oh, Rama, Sandala, Sandala. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ja, der Vers, den Beat vorher vorgelesen hat, das ist genau das, was Gott mir auch gezeigt hat für heute Abend. Deswegen sprich es einfach nochmal mit mir zusammen. Bekenne es über dir selber. Sag einfach, der Geist des Herrn ist auf mir. Weil er mich gesalbt hat. Amen, gute Botschaft zu verkünden. Gefangenen Freiheit auszurufen. Und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Und auszurufen, das Gnadenjahr Gottes. Überall um mich herum. Ich rufe es aus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Kraft. Danke, dass deine Gegenwart immer dichter wird. Halleluja. Auch hier an diesen Schulabenden. Wenn du normalerweise nicht live dabei bist, ich empfehle dir mal wirklich vorbeizukommen, weil die Gegenwart Gottes hier wird wirklich immer dichter. Es wird immer stärker. Ich kann es dir nur empfehlen. Aber wenn du im Video zuschaust, sei einfach mal live dabei. Es ist wirklich extrem stark, was Gott hier tut. Es ist extrem stark. Weißt du, wenn Gott übernatürliche Weltveränderer zurüstet, Söhne Gottes, die hungrig sind nach seinem Wirken, die hungrig sind danach gebraucht zu werden, weißt du, da setzt sich seine Kraft frei. Da setzt sich seine Gegenwart frei. Halleluja. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Also sag mal zu irgendjemand neben dir heute Abend, sag einfach mal, gut, dass du heute Abend hier bist. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, und gut, dass du hier bist, Jesus. Gut, dass du hier bist, Heiliger Geist. Halleluja. Gut, dass du hier bist. Komm, gib mir ihm nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Reiß den Namen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und dann darfst du einen Platz suchen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wow. Preist den Herrn. Puh. Seine Gegenwart ist hier. Halleluja. Sein Geist ist hier. Halleluja. Halleluja. Ich möchte euch ganz besonders herzlich alle einladen am kommenden Samstag, übermorgen um 14.30 Uhr, auch alle, die ihr jetzt nicht live dabei seid, aber über Video zuschaut. Ein wichtiges Ziel unserer Glory Life Schule ist, dass du evangelistisch auch aktiviert wirst. Halleluja, das ist eine wichtige Säule dessen, was hier passiert. Dass du aktiviert wirst, einfach in diesem stärksten Dienst, den es überhaupt gibt, nämlich Seelen für Jesus zu gewinnen. Amen. Den Himmel zu bevölkern, die Hölle zu plündern, den Himmel zu bevölkern. Das ist etwas vom Stärksten, was Gott uns als Christen anvertraut hat. Weißt du, wo du eines Tages in der Ewigkeit sehen wirst, was die Auswirkungen sind. Wo Leute da sein werden, die sagen werden, hey, wegen dir bin ich hier im Himmel und nicht in der Hölle. Weißt du, das ist das größte Vorrecht von uns als Christen und der größte Segen, den wir nur haben können, einfach wenn wir da drin unterwegs sind. Und deswegen ist es ein wichtiger Schwerpunkt auch unserer Schule, dass du da drin trainiert wirst. Deswegen für alle Glory Life Schüler ist natürlich der kommende Samstag, ich sag mal, ja, ein absolutes Muss. Ja? Halleluja. Ich weiß, es gibt immer gute Ausreden, aber es ist trotzdem ein absolutes Muss. Ja, Samstag, 14.30 Uhr auf der Königsstraße in Stuttgart, unterhalb vom Schlossplatz Richtung Hauptbahnhof, Ecke Bollstraße. Da sind wir, predigen, geben Zeugnisse. Wenn du ein Zeugnis hast, sag mir einfach Bescheid. Wenn du ein Zeugnis geben möchtest, wenn du predigen möchtest, sag mir einfach Bescheid. Das wird eine starke Zeit werden. 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr am kommenden Samstag auf der Königsstraße. Also seid mit dabei. Genau, an dem gleichen Platz, wo wir letztes Jahr mit dem Konrad waren. Genau, genau der gleiche Platz. Halleluja. Preist den Herrn. Also das wird stark. Wir werden Speaker mitnehmen. Wir werden unseren Tisch mitnehmen. Wir werden das Glücksrad, glaube ich, mitnehmen. Genau. So, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir werden so eine Umfrage mitnehmen, sodass es für jeden einfach auch leicht ist, einzusteigen. Manuela hat dich ja gelehrt ein bisschen, was du sagen kannst, aber du kannst auch ganz einfach eine Umfrage nehmen, die wir vorbereitet haben und einfach damit einsteigen. Und dann hast du die Fragen schon vorgegeben, dann ist es sowieso ganz einfach, einfach auf Leute zuzugehen. Also das wird eine starke Sache. Also unbedingt, das ist Glory Life Schule. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Und die Manuela hat uns ja auch gelehrt, wie du dein persönliches Zeugnis gut weitergeben kannst in 3 Minuten. Das heißt, wie du eine Minute den Leuten erzählst, wie es war, bevor du Jesus kennengelernt hast. Eine Minute erzählst du ihnen, wie es war, als du ihn kennengelernt hast. Und eine Minute erzählst du ihnen, wie es seither ist. Amen. Und auch das trainieren wir immer wieder hier in dieser Schule. Und ich möchte einfach heute Abend, möchte ich auch nochmal die Gelegenheit geben. Gibt es einfach jemanden, der noch nicht sein Zeugnis hier erzählt hat in diesen 3 Minuten und einfach mal erzählen möchte, wie er zu Jesus gekommen ist heute Abend? Einfach dann melde ich einfach. Wer ist bereit? 3-minütiges Zeugnis nach diesem, ich sag mal, nach diesem Schema in Anführungszeichen. Aber einfach, das ist gut, das zu lernen, auch das wirklich in 3 Minuten zusammenzubringen. Einfach zu erzählen, wie war es ohne Jesus? Wie bin ich zu Jesus gekommen? Und was ist dann passiert und was hat sich seither verändert? Wer möchte ein Zeugnis geben? 3 Minuten. Also ich warte jetzt nicht 3 Minuten, aber 3 Minuten kann es dauern. Okay, Freiwillige vor. Halleluja. Wer hat sein Zeugnis noch nicht gegeben hier in der Glory Life Schule? Aha. Das machen wir so wie beim Bekehrungsaufruf. Frag mal deinen Nachbarn, ob er schon sein Zeugnis gegeben hat. Und wenn nicht, dann bring ihn nach vorne. Nee, das sind zu viele. Aber also, einer findet sich. Halleluja, einer findet sich. Oder eine darf es auch sein. Okay, wer erzählt sein Zeugnis? Bin bereit. Halleluja. Okay, da kommt schon jemand nach vorne. Alles gut. Also gut, mach doch mal an. Komm her, das Mikro. Halleluja, grüß dich, du kommst aus? Ich komme aus Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen. Erzgebirge, wow. Herzlich willkommen in der Glory Life Schule. Man kann auch live dabei sein, wenn man aus dem Erzgebirge kommt, siehst du? Ja. Nur ein kleiner Tipp, okay. Also erzähl, 1 Minute, wie es war, bevor du zu Jesus kamst, wie du drauf warst und dann, wie du zu Jesus kamst. Also ich war nur in sehr kurzen Abschnitt meines Lebens nicht bei Jesus, weil ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin. Okay. Danke dem Herrn dafür. Ja, preis den Herrn. Ich bin aber im Elternhaus aufgewachsen oder in einer Umgebung, wo Menschen zwar an Jesus geglaubt haben, aber nicht das getan haben, was das Wort Gottes sagt und dementsprechend keine Frucht im Leben gesehen haben. Und das hatte mein Leben beeinflusst und ich habe, so wie ich gläubig war, habe ich einfach, sag ich mal, vielleicht 10% gläubig, den Rest habe ich in der Welt gelebt und habe ein scheiß Leben geführt. Ja. Weil es geht nicht schlechter als ein bisschen Christ. Und, ja, das stimmt. Und dann habe ich, durch die Gnade Gottes, bin ich an Botschaften von einer Prophetin gekommen. Damals, weil ich irgendwie das total mich in meinem Herzen bewegt hatte, ich immer zu Gott gesagt habe, Herr, führ mich doch in Buße, weil ich war damals im Studium und so weiter und herausfordernde Lebenssituation. Und da bin ich eine Botschaft gekommen vom Evangelium Gottes, vom Evangelium Jesu Christi, vom Königreich Gottes, die so kraftvoll und so real war, die mir die Augen geöffnet hat und mir gesagt hat, dass das alles, was ich kenne, was Christentum mir vorgelebt worden ist, dass es das definitiv nicht ist und dass das Königreich Gottes Kraft hat und dass es real ist und dass es nicht von dieser Welt ist. Halleluja. Und das hat mich derart erweckt, dass ich seitdem eigentlich eine totale Erweckung erlebt habe, meine eigene Familie mitgerissen habe. Weißt du, ja? Und seitdem bin ich radikal mit Jesus unterwegs. Ist es deine Frau, oder? Ja. Das ist meine Frau, ja. Super. Und jetzt bin ich mit Jesus unterwegs und ich kann das sagen, also erst wenn man mit Jesus wirklich bewusst unterwegs ist, erst dann fängt man an zu leben. Vorher lebt man nicht. Amen. Amen. Und, ja. Preist den Herrn. Halleluja. Super Zeugnis. Wunderbar. Preist den Herrn. Super. Schau, so einfach ist es. Amen. Hast du gesehen? So einfach kannst du auch dein Zeugnis geben. Preist den Herrn. Schau, weißt du, manchmal ist es so, du denkst, du hast eigentlich gar kein großes Zeugnis, weil du eben zum Beispiel, so wie er auch sagte, christlich aufgewachsen bist oder wie auch immer. Aber weißt du, in Wirklichkeit gibt es da doch entscheidende Punkte in deinem Leben, wo du, sonst wärst du nicht hier, weißt du, wo du irgendwo angezündet worden bist, wo du irgendwo gemerkt hast, entweder da muss mehr sein oder du hast gemerkt, das ist eine andere Dimension oder du hast gemerkt, das ist es nicht und hast dich vielleicht erstmal abgewandt, aber bist dann wieder richtig heiß geworden, weil du das Echte kennengelernt hast. Amen. Ich glaube, die Menschen um uns herum müssen das Echte kennenlernen. Und weißt du, das Echte bist du letztendlich in Jesus. Amen. So wie er dich sieht, das ist das Echte für die Welt. Das ist das, was die Welt sehen muss. Weißt du, die Welt muss sehen, die Söhne Gottes. Amen. Ich habe jetzt gerade, die letzten 3 Tage war ich sehr beschäftigt. Von morgens bis abends habe ich mein 2. Buch fertig geschrieben. Und es heißt Söhne der Herrlichkeit. Amen. Also die Welt muss diese Söhne der Herrlichkeit sehen. Amen. Sie muss Söhne Gottes sehen, die nicht nur auf dem Papier Söhne sind, sondern sie muss Söhne sehen, aus denen dieses Leben, diese Herrlichkeit, diese Kraft hervorfließt und herauskommt. Amen. Sie muss mit anderen Worten Söhne sehen, und da bin ich dann schon wieder bei unserem Thema, sie muss Söhne sehen, die eben nicht, wie er gerade so schön gesagt hat, ich wiederhole es jetzt einfach mal, es stammt ja nicht von mir, die nicht ein Scheißleben führen. Amen. Sondern die ein Traumleben führen. Amen. Ein Traumleben, so dass die Menschen um sie herum sagen, wow, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie der das macht, aber der lebt, scheint seinen Traum zu leben. Amen. Und weißt du, und da sind wir schon wieder beim Thema. Deswegen ist es so wichtig, dass tatsächlich in dieser Herrlichkeit Gott die Träumer erweckt. Ich sag mal, den Träumer in dir erweckt. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott möchte den Träumer in dir erwecken. Mhm. Gott hat einen Traum für dein Leben und er möchte, dass du diesen Traum lebst. Weißt du, wir haben das letzte Mal, wir haben gesehen, am Beispiel von Abraham im Alten Bund, wir haben gesehen, wie Gott mit Menschen gearbeitet hat. Wir haben gesehen, weißt du, im Alten Bund waren es einzelne Auserwählte, die Gott sich rausgegriffen hat und denen er einfach durch seine übernatürliche Gnade den Traum Gottes, seinen Traum für ihr Leben offenbart hat. Ja, so wie er Abraham zum Beispiel offenbart hat, den Traum, dass er zum Vater einer Menge wird. Wie er ihm den Traum offenbart hat, dass er dieses ganze Land Kanaan einnehmen soll. Oder später, Jakob hat es bestätigt, wieder durch einen Traum, oder beziehungsweise bei Abraham war es ja dieses Äußere, er hat ihn im Äußeren die Sterne zählen lassen und er hat ihn den Staub anschauen lassen und so weiter und er hat ihn durch das Land durchziehen lassen. Und bei Jakob hat er dann einen Traum gegeben mit dieser Himmelsleiter und da hat er ihn in diesem Traum, hat er ihm wieder diese Berufung bestätigt, ja, du sollst dieses ganze Land haben. Weißt du, wir haben schon gesehen, Gott kann diesen Traum, den er für dein Leben hat, auf unterschiedliche Weise in dein Herz hineinlegen. Ja? Er kann es tun durch äußere Dinge, indem er dir an äußere Dingen etwas zeigt. Er kann es tun, indem er in einem Traum zu dir spricht. Ja, wenn du zum Beispiel Salomo nimmst, Salomo hat ja auch einen Traum. Ja? Und in diesem Traum hat er genau das erlebt, beziehungsweise hat Gott ihm das zugesprochen, was er nachher erlebt hat in seinem Leben. Er hat nämlich zu ihm gesagt, hey, du wirst nicht nur viel Weisheit haben, sondern du wirst auch Reichtum haben und du wirst Macht haben und du wirst Ehre haben. Und genau all das hat er nachher gehabt. Aber warum hat er es gehabt? Weil Gott diesen Traum in sein Leben hineingepflanzt hatte. Nachdem er diesen Traum gehabt hat, in dem Fall war es wirklich ein Nachttraum, aber nachdem er diesen Nachttraum gehabt hatte, war etwas in Salomo, was ihn nicht mehr losgelassen hat. Nämlich diese Bestimmung, er wusste plötzlich, ja, Gott sieht mich als diesen König, der wirklich das Reich Israel so weit ausdehnt wie kein König vor ihm. Er wusste plötzlich, ja, Gott sieht mich als diesen König, der so reich sein wird wie keiner vor ihm. Er wusste plötzlich, ja, er sieht mich als diesen weisen König. Plötzlich war das in seinem Herzen drin und er ist dem treu geblieben, jedenfalls bis relativ zum Ende seines Lebens. Ja. Irgendwann mal hat er dann seine Energie ein bisschen anderweitig, verschwendet. Ja. Aber die ersten Jahre seines Lebens ist er dem absolut treu geblieben und so hat er diesen Traum gelebt. Amen. Du kannst jeden Mann, jede Frau Gottes im Alten Testament schon nehmen. Du wirst immer das gleiche Prinzip finden. Ja. Gott hat durch die Fähigkeit dieser Männer und Frauen Gottes gearbeitet zu träumen. Ja. Und manchmal musst du ein bisschen nachhelfen, bis sie wirklich den Traum ergriffen haben, wie zum Beispiel bei Mose. Ja. Du kennst die Geschichte. Er sprach zu Mose, da war es eine Stimme, die er gehört hat, eine hörbare Stimme aus dem Dornbusch. Und er sprach zu ihm und sagte, hey, ich habe einen Traum, nämlich das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Ich habe diesen Traum. Und Mose sagte, ja, schön, dass du diesen Traum hast, aber was habe ich damit zu tun? Und hat er gesagt, ja, du bist der Mann, den ich dafür bestimmt habe, um diesen Traum auszuführen. Mit anderen Worten, mach diesen Traum zu deinem Traum. Und Mose sagte, er hat erstmal alle möglichen Ausreden, sagte, ich kann nicht reden und überhaupt. Und dann, nachdem all diese Ausreden nicht gezogen, hat er da irgendwann gesagt, sende doch wen du willst, nur nicht mich. Ja. Und dann ist aber hat Gott insistiert und irgendwann mal war es tatsächlich so, dass dieser Traum Gottes zum Traum des Mose wurde. Amen. Und wenn du dann siehst, mit welcher Entschiedenheit er dann das verfolgt hat, ja, ab dem Zeitpunkt seiner Berufung, da weißt du, ja, dieser Mann war getrieben von diesem göttlichen Traum für sein Leben. Gott hatte diese Stimme, die er gehört hat, benutzt, um diesen Traum in sein Leben hineinzulegen. Manchmal hat er Engel benutzt, um zu seinen Leuten zu reden und um den Traum für ihr Leben in ihr Leben zu legen. Nimm zum Beispiel Gideon als Beispiel, ja. Gideon war dieser Richter, beziehungsweise er war noch nicht dieser Richter, er war eigentlich einer, er sagte selber, ich gehöre zum geringsten Stamm in Israel und ich bin der geringste eigentlich und er war eigentlich ziemlich frustriert, Gideon war ein ziemlich frustrierter Mann, er war nämlich frustriert, dass Israel von den Midianitern besetzt war und dass sie unterdrückt wurden und so weiter und er hat überhaupt keine Möglichkeit gesehen, was er daran ändern sollte. Und trotzdem, oder genau mitten in diese Situation hinein kam dieser Engel, ist ihm begegnet und hat gesagt, hey, du streitbarer Held, du starker Mann. Und er sagte, was, streitbarer Held, ich? Von wegen, ich bin einer der kleinsten, geringsten, was kann ich schon tun? Wir sind von den Midianitern besetzt, du weißt es doch. Und Gott hat gesagt, ja, du bist das Werkzeug, durch das ich dieses Volk von den Midianitern befreien möchte. Und da hat er diese, weißt du, ich meine, Gideon war ja nicht umsonst frustriert. Er war ja frustriert, weil er eigentlich etwas ändern wollte. Amen. Weißt du, im Leben jedes Menschen ist eigentlich diese Sehnsucht, etwas zu verändern in dieser Welt. Manchmal sagen Leute, ja, wahrscheinlich liegt, und da glaube ich, ist wirklich was dran, wenn du noch nicht freigesetzt bist in deine Berufung, dann kann es sein, dass tatsächlich eigentlich der Bereich, wo du die größte Frustration innerlich empfindest, über den Bereich, wo du die größte Frustration empfindest, das ist eigentlich der Bereich deiner Berufung, weil da möchte Gott, dass du was änderst. Amen. Verstehst du? Wenn du zum Beispiel frustriert bist, Beispiel, wenn du frustriert bist über die Politik in unserem Land zum Beispiel jetzt, ja, in irgendeiner Hinsicht, weißt du, liegt es vielleicht daran, weil Gott durch dich etwas verändern möchte. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du Politiker werden musst, sondern du hast ja im Geist auch noch andere Möglichkeiten. Amen. Zum Beispiel Gebet, Autorität, Sprechen, Proklamieren und so weiter. Aber weißt du, die Bereiche, in denen du vielleicht die größte Frustration hast, sind in Wirklichkeit die Bereiche, die Gott durch dich verändern werden will. Amen. Und so hat er in Gideon diese Frustration seines Herzens letztendlich benutzt und umgewandelt in eine Zuversicht, jawohl, ich werde das ändern mit den Midianitern. Und er hat diesen Traum ergriffen und er hat das Volk von den Midianitern befreit. Aber dieser Traum musste erst in seinem Leben sein. Weißt du, mit Frustrierten kann Gott letztendlich nichts anfangen. Du musst diese Frustration überwinden, beziehungsweise du musst sie verwandeln. Manchmal musst du sie einfach nur verwandeln. Du musst sagen, okay, ich bin darüber frustriert, also ändere ich das jetzt einfach. Amen. Es kann auch irgendwas in deinem eigenen Leben sein. Du sagst, oh, ich bin frustriert drüber, dass ich immer, keine Ahnung, immer dies oder jenes falsch mache oder da irgendwie immer versagt. Und dann ist es eigentlich an der Zeit, dass du sagst, hey, und jetzt stehe ich auf und in mir ist der Traum Gottes und das ändere ich jetzt. Schickibaba. Amen. Halleluja. Und so hat Gott diese Männer und Frauen im alten Bund schon. Er hat sie auf unterschiedliche Weise berufen. Jeremia hat er berufen, zuerst durch das Hören der Stimme Gottes, durch ein inneres Hören. Er hat ihm gesagt, hey, vor Grundlegung der Welt oder bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich zum Propheten berufen. Wow, dann ist plötzlich was in ihm aufgestanden. Vorher war ihm das gar nicht klar. Er wusste, ich bin ein Prophet. Und dann hat er ihn noch eine Vision sehen lassen. Und in dieser Vision hat er einen Mandelzweig gesehen. Und dann kam das Wort Gottes dazu und sagte, ja, genau so werde ich über meinem Wort wachen und es tun. Genau so, wie ich diesen Mandelzweig zum Blühen bringe. Und so weiter. Er hat dann durch Bilder, er hat durch den Topf hat er zu ihm geredet und so weiter. Du kannst es nachlesen, Jeremia 1. Also bei Jeremia, er hat sowohl durch das Hören der Stimme Gottes zu ihm geredet, als auch durch Bilder, durch Visionen, die er ihm gezeigt hat. Aber das Ergebnis war immer das Gleiche. Das Ergebnis war, dass diese Männer und Frauen getrieben waren von einer Vision. Auch David war getrieben von einer Vision. Bei David war es kein Traum, den er nachts hatte. Bei David war es kein Engel, der ihm erschienen ist. Bei David war es auch keine Begegnung im Dornbusch oder eine hörbare Stimme Gottes. Sondern bei David war es ganz einfach die Stimme Samuels, die er gehört hat, schon als junger Mann. Und der gesagt hat, hey, dieser ist es, der wird gesalbt zum König. Und ab diesem Zeitpunkt war in ihm diese Gewissheit, jawohl, ich bin zum König bestimmt. Und es sah zwischendurch ja alles andere so aus, als würde er das jemals werden. Amen. Und der König war, der hat ihn sogar noch bekämpft und verfolgt. Aber er wusste, Gott wird dafür sorgen. Wenn er nur diesen Traum festhält und es Gott machen lässt, dann wird es am Ende zustande kommen. Ja, er musste es Gott machen lassen. Er hat sich geweigert, es selber zu machen. Ja, du kennst die Geschichte, wo er sich geweigert hat, Saul vor der Zeit um die Ecke zu bringen, wo er die Möglichkeit gehabt hätte, ja, und ihn einfach aus dem Weg schaffen können. Und dann hätten sicherlich seine Rabauken um ihn herum, das waren sie ja eigentlich, ne, so, das heißt ja, es waren einige finstere Gesellen am Anfang dabei, die sich zu ihm geschlagen hatten. Und mit denen hätten ihn sicher zum König ausgerufen. Nur wahrscheinlich wäre sein Königreich nicht von langem Bestand gewesen, weil es aus eigener Kraft hervorgekommen wäre. Er hat sich geweigert, es aus eigener Kraft hervorkommen zu lassen. Warum? Weil er wusste, da ist ein Traum in mir und Gott wird dafür sorgen, dass dieser Traum zustande kommt. Alles, was ich tun muss, ich darf ihn nicht loslassen, diesen Traum. Amen. Ich darf ihn nicht loslassen, ich halte ihn fest. Ich versuche nicht, aus meiner eigenen Kraft ihn zu erfüllen, aber ich halte ihn fest. Und so kannst du Beispiel für Beispiel sehen. Und wenn du dann ins Neue Testament kommst, siehst du es auch wieder. Ja? Warum wurde Petrus zu diesem gewaltigen Apostel, diese Säule der Gemeinde in Jerusalem und später dann im ganzen Römischen Reich? Warum? Weil er die Worte von Jesus gehört hatte. Dreimal, weide meine Schafe. Dreimal hat es Jesus zu ihm gesagt. Er hat es in ihn hineingelegt. Er hat es in ihn hineingesprochen, weißt du? Und von diesem Moment an war etwas in Petrus angezündet und er wusste, das ist meine Bestimmung und er konnte nicht mehr anders, als dieser Bestimmung zu folgen. Er wusste, ein anderes Mal hat Jesus zu ihm gesagt, hey, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Also er wusste, ich bin dazu berufen, ein wesentlicher Baustein einfach dieser Gemeinde zu sein und ich bin dazu berufen, diese Gemeinde mitzutragen und das ist meine Vision und die Pforten der Hölle werden es nicht verhindern und ich stehe dafür und ich gehe dafür und am Ende bin ich der Sieger, Jesus in mir der Sieger, das Reich Gottes kommt durch, weißt du, egal welche Widerstände sind, am Ende, wenn du deinem Traum treu bleibst, am Ende bist du der Gewinner. Amen. Weißt du, Söhne der Herrlichkeit sind nicht Schlappis, die irgendwie von jedem Wind des Widerstandes aus der Bahn geworfen werden, sondern Söhne der Herrlichkeit sind Champions. Amen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, hey, ich bin ein Champion. Halleluja. Weißt du, hier in dieser Schule, in dieser Glory Life Schule, bringt Gott Champions hervor. Halleluja. Und Champions sind Träumer. Und weißt du, während im Alten Testament es Einzelne waren, in die Gott wirklich, ich sag mal fast schon mit brachial Gewalt mehr oder weniger, seinen Traum in ihr Herz hineingelegt hat, weil sie ja nicht von neuem geboren waren. Weißt du, brauchten sie ja irgendwas im Äußeren, brauchten sie ja letztendlich. Aber irgendwie hat er es geschafft, diesen Traum in ihr Herz zu legen. Jetzt aber, in dieser Zeit, leben wir ja im neuen Bund. Sag mal zu deinem Nachbarn, wusstest du das schon? Wir leben im neuen Bund. Und im neuen Bund ist jeder Einzelne der in diesen Bund eingetreten ist durch Jesus Christus, ein Sohn Gottes. Nicht mehr nur ein Diener Gottes, nicht mehr nur ein Knecht Gottes, sondern ein Sohn Gottes, und er hat freien Zutritt zum Herzen des Vaters, und er kann die, und er oder sie kann die Stimme Gottes hören, und er kann den Traum Gottes für sein Leben empfangen, und Gott möchte durch jeden einzelnen von uns seine Träume verwirklichen. Halleluja. Weißt du, wenn der Traum Gottes für dein Leben sich nicht verwirklicht, dann fehlt dem Leib Christi ein wesentliches Puzzlestein. Amen. Und du selber kannst nicht wirklich in vollem Maß offenbar werden als Sohn, als Sohn Gottes, als Sohn der Herrlichkeit. Aber jedem Einzelnen von uns hat Gott die Fähigkeit gegeben, den Traum Gottes für sein Leben zu erkennen. Er bewirkt, haben wir gesagt, in uns das Wollen. Sag mal, das Wollen und das Vollbringen. Amen. Mit anderen Worten, er legt einen Traum in dein Herz und dann gibt er dir auch das Vollbringen, ihn zu erreichen. Amen. Und was ich dir jetzt in dieser Stunde und wahrscheinlich auch noch in der nächsten Stunde gebe, sind einfach ein paar Schlüssel, die ich dir an die Hand gebe, um tatsächlich erstens diesen Traum Gottes zu empfangen und zweitens diesen Traum Gottes dann auch zu leben und von diesem Traum Gottes gelebt zu werden. Weil darum geht's letztendlich, weißt du? Zu viele Christen haben einfach nur irgendwie irgendwo einen Traum. So, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum. Und irgendwann mal nach 20 Jahren sagen sie, ich hatte einen Traum. Verstehst du? Aber du bist nicht dazu bestimmt, irgendwann mal zu sagen, ich hatte einen Traum. Sondern, und du bist auch nicht nur dazu bestimmt, einen Traum zu haben, sondern du bist dazu bestimmt, weißt du, als Sohn Gottes bist du dazu bestimmt, von dem Traum Gottes für dein Leben gelebt zu werden. Amen. Ohne Vision geht ein Volk zugrunde, heißt es Sprüche 29. Das heißt, du bist dazu bestimmt, weißt du, oder man könnte es so auch sagen, die Vision Gottes für dein Leben ist dein Lebenselixier. Amen. Halleluja. Sie ist dein Leben. Ohne das gehst du zugrunde. Das heißt, es geht nicht nur darum, eine Vision zu haben oder einen Traum zu haben oder sich irgendwas zu wünschen, so nach dem Motto, wünsch dir was, sondern es geht darum, tatsächlich von der Vision Gottes, vom Traum Gottes für dein Leben gelebt zu werden. Amen. Und in diesen Abenden hier, das letzte Mal vor 14 Tagen hatten wir bereits es gemacht und heute werden wir noch mal ein bisschen Zeit dafür geben. In diesen Abenden hast du die Möglichkeit, wirklich diese Träume Gottes für dein Leben oder bekommst du zumindest Anstöße dafür, sage ich mal so, diese Träume Gottes für dein Leben zu erspüren und zu erfassen und dann sind sie dir gegeben, um tatsächlich davon gelebt zu werden. Verstehst du, dass sie dir vor Augen stehen, dass sie dein Leben beginnen zu bestimmen, weil das, was beginnt dein Leben zu bestimmen, das wird auch zustande kommen. Da ist Bestimmung drauf. Amen. Die Träume, die du empfängst an diesen Abenden, sind nicht dafür da, dass du sie hinterher aufs Regal legst und sagst, oh, das ist ein schöner Traum, Gott wird es schon machen. Sondern diese Träume sind dir gegeben, um zu leben damit. Um damit zu leben und um darin zu leben. Halleluja. Und deswegen, das Erste, du kannst dir das notieren, das Erste, aber ich gebe es dir ein bisschen systematisch heute Abend, dass du einfach ein paar Punkte hast, die dir wirklich Schlüssel geben, um in dem Traum Gottes für dein Leben zu leben. Das Erste ist, und das haben wir das letzte Mal schon praktiziert, das Erste ist, dass du dir tatsächlich bewusst Zeit nimmst, auf Gott zu hören, gezielt für die Träume Gottes für dein Leben. Du brauchst sozusagen Traumzeit. Amen. Traumzeit, weißt du? Das ist eine besondere Art der Zeit mit Gott, wo du tatsächlich Gott konkret fragst für verschiedene Bereiche deines Lebens. Wir haben das letzte Mal, ich habe es hier schon notiert, ich weiß nicht, ob man es noch lesen kann. Naja, müsste man eigentlich schon, wenn man es das letzte Mal lesen konnte, kann man es heute auch noch lesen. Aber ich weiß natürlich nicht, ob man es das letzte Mal lesen konnte. Ja? Du stellst Gott konkret diese Fragen, wo Gott will, dass ich stehe, was Gott will, dass ich tue, was Gott will, dass ich habe, was Gott will, dass ich erreicht habe oder was Gott will, dass sichtbar wird in meinem Leben. Diese Fragen stelle ich ihm, wo will Gott, dass ich zum Beispiel in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren stehe in meinem geistlichen Dienst? Oder was möchte Gott, dass ich erreicht habe in fünf Jahren? Welches Projekt möchte er in zwei Jahren in meinem Leben verwirklicht sehen? Ich sag dir etwas, wenn Gott mir nicht wirklich ganz konkret gesagt hätte, hey, oder mich daran erinnert hätte, hey, einer meiner Träume für dein Leben ist, dass du Bücher schreibst und ich nicht diese Punkte, die ich dir jetzt heute Abend hier nenne, auch befolgt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich heute noch keins geschrieben. Verstehst du? Weil es ist das eine, ist schön, ich meine, ich weiß es eigentlich seit 25 Jahren, verstehst du? Aber das eine ist es zu wissen und das andere ist tatsächlich da hineinzuwachsen. Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass du es wirklich auf dieser Ebene, weißt du, in deiner Zeit mit Gott machst, weil sonst denkst du immer nur, naja, das ist halt nur so eine Idee von mir, ja, was weiß ich, ich habe schon als Kind geschrieben und also muss ja irgendwie eine Gabe von mir sein oder so irgendwas. Und dann denkst du, es ist irgendwas Menschliches und dann kommt es nie zustande, weil du es nicht wirklich verfolgst. Aber wenn du weißt, hey, Gott hat zu mir geredet, Gott hat mir gezeigt, hey, in 2 Jahren möchte ich, dass du ein Buch geschrieben hast oder in 5 Jahren möchte ich, dass dein Dienst, dein Geist, was weiß ich, dein Glory Host, das du zum Beispiel hast, dass es sich multipliziert hat und dass daraus 5 Glory-Häuser geworden sind oder was auch immer dir Gott zeigt, einfach, wenn du weißt, Gott hat da zu dir gesprochen, dann hast du eine sichere Grundlage, auf der du Dinge verfolgen kannst. Ja? Weil das Erste ist, dass du dir Dinge notierst, ja? Der erste Schritt ist, dass du Dinge empfängst, dass du Dinge hörst. Manchmal benutzt Gott innere Eindrücke, innere Bilder, ich habe schon gesagt. Manchmal benutzt er eine Stimme, die du hörst. Manchmal benutzt er einfach auch ein Empfinden. Ja, und du hast, ich weiß nicht, wer von euch hat sein Traumbuch vom letzten Mal dabei? Wer war das letzte Mal schon da? Wer war vor 2 Wochen, ja? Okay, wer war vor 2 Wochen noch nicht da? Okay, also habt ihr heute ein Traumbuch dabei? Wenn nicht, gibt's auch hier Zettel, die kannst du dann nachher bekommen, dann kannst du es dann nachher übertragen in dein Traumbuch, weil das ist wichtig, weißt du, der erste Schlüssel ist, du brauchst diese Zeit, wo du auf Gott hörst und wo du diese Dinge empfängst und wo du Gott fragst für diese verschiedenen Bereiche deines Lebens. Und ich habe euch das letzte Mal 5 Bereiche gesagt, ja, das geistliche Leben, der geistliche Dienst, dann das Familienleben, dann das Berufsleben und dann konkrete Projekte und Wünsche und dann schlussendlich dein Fun-Leben, so habe ich es mal genannt, ja, also Freizeit, Urlaub, was weiß ich, Hobby, keine Ahnung, ich will der erste Mensch auf dem Mond sein oder sonst irgendetwas. Nein, das ist schon zu spät, der erste Mensch auf dem Mars eher. Ja, das war mein Traum als Kind zum Beispiel. Ja? Als ich so 10, 12 war, war mein Traum, ich möchte der erste Mensch auf dem Mars sein. Also war zumindest schon ein gewisser Pioniergeist vorhanden. Es war noch nicht ganz durchgeheiligt offensichtlich, weil als ich dann anfing mit Gott zu gehen, war der Traum dann irgendwie wieder weg. Also schon vorher war er wieder weg, aber verstehst du? Gott gibt dir solche Träume, weißt du, es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall. Und wenn du mit Jesus träumst, wenn du mit dem Heiligen Geist träumst, dann kannst du davon ausgehen, dass auch der Heilige Geist zu dir spricht. Weißt du, er gibt dir nicht einen Stein, wenn du ihn um ein Brot bittest. Ja, wenn du sagst, Heiliger Geist, sprich du zu mir. Weißt du, manche Christen sind da zu religiös. Die sagen, oh Herr, ich will alles in meinem Leben, was du für mich hast. Und dann denken sie, sie sind ganz heilig, weil dann Gott kann ja dann alles tun. Aber weißt du, Gott sagt ja, solange du nicht konkret Bescheid weißt, worum es geht, was willst du dann tun? Gott hat sich festgelegt, durch dich zu wirken. Gott hat sich festgelegt, deinen Willen, deinen Verstand, dein Gefühl, deine Seele mit anderen Worten und deinen Körper zu gebrauchen, um seinen Traum für diese Welt durch dich zu verwirklichen. Amen. Und deswegen musst du konkret, möglichst konkret Bescheid wissen. Der Glaube bezieht sich immer auf konkrete Dinge, nicht auf solche allgemeinen Sachen, okay, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ja. Ja, in dem Leben solcher Christen passiert nicht viel. Wenn du sagst, okay, jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt sage ich, okay, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Und dann, naja, dann machst du halt irgendwas. Verstehst du? Aktiv den Träumer in dir zu erwecken, ist ein wesentlicher Dienst des Heiligen Geistes an uns. Preis den Herrn. Als ich das erkannt habe in meinem Leben, da hat es begonnen, gewaltige Schübe vorwärts zu gehen. Also davor schwimmst du immer so ungefähr und denkst so, Und dann spürst du mal hier was, und dann gehst du auf die Konferenz, und dann spürst du da wieder was, und dann gehst du auf die Konferenz, und dann spürst du wieder da ein bisschen was, und dann denkst du dann, ja, vielleicht das. Und so gehst du über Jahre durchs Leben, und du denkst immer, ja, vielleicht das. Aber du weißt nie, was du wirklich willst. Aber weißt du, nur das, was du wirklich willst, und das weiß Gott, nur das, was du wirklich willst, wirst du auch erreichen. Und deswegen will Gott, dass du etwas wirklich willst. Das Schlimmste ist es, wenn Christen gar nichts wollen. Und das dann noch religiös kaschieren und sagen, ja, Herr, dein Wille, wie auch immer es geschehe. Nein, Gott will in dir das Wollen bewirken. Er will, dass du was willst. Und er will, dass du es absolut leidenschaftlich entschieden und mit Herzblut willst. Weil dann weiß er, dann kann er deine Seele in Einheit mit deinem Geist gebrauchen, dass es zustande kommt. Halleluja. Preis den Herrn. Also der erste Punkt heißt, nehme dir bewusst Traumzeit mit Gott. Ja, Habakuk 2, Vers 1, das war die Bibelstelle, die ich euch das letzte Mal dazu schon gegeben habe, wo es heißt, auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Amen. Das heißt, du hältst Ausschau. Heute Abend werden wir uns noch mal eine Viertelstunde etwa Zeit nehmen, und dass du noch mal ein bisschen Ausschau halten kannst. Habakuk 2, 1. Kannst Ausschau halten. Okay. Kannst dabei, wenn du das zu Hause auch weitermachst, kannst du im Hintergrund christliche Instrumentalmusik laufen lassen, so wie wir es auch hier machen. Das ist einfach eine Hilfe dabei. Ja. Und dann stellst du ihm diese konkreten Fragen, die ich dir hier aufgeschrieben habe. Ja. Oder können auch ein bisschen anders formuliert sein, aber so ähnlich. Ja. Stellst ihm diese konkreten Fragen für konkrete Bereiche und für konkrete Zeiträume. Amen. Gut ist es immer, wenn du einen Zeitraum hast, der nicht zu lang ist. Weil wenn du nur sagst, Herr, wo willst du, dass ich in 25 Jahren bin, dann ist es so weit weg, da kannst du dir dann vielleicht alles zusammenträumen. Aber wenn du einen Zeitraum hast, der ein bisschen auch eine konkretere Zeit ist, wo du sagen kannst, ja, da muss ich jetzt drauf zugehen, damit ich zum Beispiel in 2 Jahren da bin, dann ist es gut, einfach auch so einen Zeitraum zu haben. Also zum Beispiel in 2 Jahren, ja, oder auch in einem Jahr. Okay, und dann der zweite Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt. Punkt Nummer 2. Das, was du in diesen Traumzeiten, in diesen Zeiten des Hörens, des Sehens, des Ausspähens, des Ausschauhaltens empfängst, das schreibe auf. Amen. Habakuk 2,2, schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafel, damit man es geläufig lesen kann. Das ist wichtig, sehr wichtig. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, weil sonst sind die Sachen sehr schnell vergessen. Amen. Und es ist auch nicht nur deswegen wichtig, weil es schnell vergessen ist, sondern die Sache ist auch die, was du aufgeschrieben hast, kannst du dir leichter vor Augen halten. Amen. Und das ist der dritte Punkt. Ja. Halte dir deine Träume und Visionen immer wieder möglichst konkret vor Augen. Das ist notwendig, dir Dinge vor Augen zu halten. Deswegen sage ich ja manchmal so, ich habe euch hier mal zeigen, zum Beispiel in meinem Traumbuch hier unter anderem, ja, da habe ich so Bilder eingeklebt, zu manchen Visionen. Ich zeige dir nur mal eins. Ja. Hier habe ich zum Beispiel die Vision aufgeschrieben, dass ganze Stadien in Deutschland und Europa sich füllen mit der Herrlichkeit Gottes. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach auf eine Seite habe ich so Fotos geklebt von der Mercedes-Benz-Arena und glaube Porsche oder was ist noch drauf, Schleierhalle ist auch noch drauf, habe ich da drauf geklebt, einfach solche Fotos, um mir das vor Augen zu halten. Manchmal hilft dir das, Dinge zu visualisieren. Verstehst du, immer wenn ich da drauf gehe, so, wow, Stadion der Herrlichkeit Gottes, preis den Herrn, Halleluja. Amen. Weißt du, so kannst du dein Traumbuch ein bisschen auch lebendig gestalten. Ich sage jetzt nicht, dass du es so machen musst, aber es hilft dir. Ja? Vielleicht findest du irgendein Bild, das dazu passt. Was weiß ich, du hast den Eindruck, in 2 Jahren möchte Gott mir einen Hund gegeben haben, dann kleb ein Bild von einem Hund rein, als Beispiel. Oder ein Haus, dann kleb ein Haus rein. Oder was auch immer. Oder Urlaub auf den Malediven, dann kleb ein Bild von den Malediven ein. Oder was auch immer, verstehst du? Halleluja. Oder zum Beispiel, ich habe hier auch einen Abschnitt, da ging's, das habe ich schon vor Jahren da eingeklebt, da ging es ums neue Gemeindezentrum, da habe ich mir einfach Bilder von Gebäuden eingeklebt, die so aussehen könnten wie das Gemeindezentrum. Sieht natürlich jetzt noch viel besser aus am Ende, aber weiß den Herrn, aber es war zumindest mal was zum Visualisieren, verstehst du? Biblische Grundlage dafür, Jesaja 48, Vers 6 heißt es, du hast es gehört, ja, in deiner Traumzeit. Und jetzt sagt er, betrachte es nun alles. Ja. Betrachte es, halt es dir vor Augen. Zu Josua, das war Jesaja 48, 6. Zu Josua hat Gott gesagt, hey, du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, über diesem Buch des Gesetzes, damit du erfolgreich bist. Ja. Darüber nachsinnen, das heißt, es soll dich leben, verstehst du? Du sollst es nicht nur im Kopf haben, sondern du sollst davon gelebt werden. Es soll in dir lebendig sein. Deswegen schau dir deine Träume so oft an, wie es notwendig ist, um sie am Leben zu erhalten. In der Anfangszeit, wenn du sie frisch empfängst, wenn du frisch Dinge empfängst, ist es wahrscheinlich notwendig, sie dir jeden Tag vor Augen zu halten, solange bis du sie verinnerlichst. Ja? Mein Traum für das neue Gemeindezentrum muss ich mir jetzt nicht mehr heute jeden Tag hier im Buch vor Augen halten, weil der ist mir sowieso präsent. Verstehst? Das muss ich dann nicht mehr. Aber in der Anfangszeit, da musste ich es. Da war ja auch noch gar nichts sichtbar. Da habe ich mir jeden Tag diese Bilder angeschaut und gesagt, Herr, danke für dieses Gemeindezentrum. Halleluja. Amen. Du hältst es dir vor Augen, kontinuierlich. Ja? Sarah wurde schlussendlich schwanger, weil Abraham die Verheißung Gottes fest vor Augen hatte. Das heißt, die Verheißung Gottes fest vor Augen haben, bewirkt Wunder. Am Ende bewirkt es Wunder. Halleluja. Also, Schritt Nummer 3, halte dir deine Träume und Visionen immer wieder konkret vor Augen. Und vierter Punkt, ich weiß nicht, ob ich, also alle werde ich dir heute nicht geben können, aber den gebe ich dir auf jeden Fall noch. Vierter Punkt, proklamiere deine Visionen und Träume regelmäßig über dir. Das heißt, sprich sie aus, gib ihnen Worte, ja. Nichts macht Visionen stärker, als wenn du entsprechende Worte sprichst. Man kann auch gegenteilige Worte sprechen. Man kann sagen, das wird nie was. Ja, ja, ich hatte einen Traum. Ja, ja. Und so weiter. Oder du kannst sagen, danke, Vater, ich proklamiere das. Weißt du, Sprüche 18, 21, Tod und Leben liegt in der Macht deiner Sprache. Amen. In Markus 11, 23, das ist auch ein Vers. Da heißt es, wer sagen wird, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Das heißt, es geht sehr stark darum, was du sagst, was sprichst du, was proklamierst du, was sprichst du aus über dein Leben. Und damit ist nicht nur, aber auch natürlich die Zeit gemeint, die du mit Gott verbringst, wo du Proklamationen machst. Ja, heute zum Beispiel haben wir diese Proklamation gemacht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das habe ich auch Jahre über mir proklamiert, immer wieder. Der Geist des Herrn ist auf mir. Deswegen kann ich es auswendig inzwischen, weil ich so oft proklamiert habe. Halleluja. Der Geist des Herrn ist auf mir. Weißt du, du proklamierst Dinge geistlich in deiner Zeit und gleichzeitig aber achtest du darauf, dass du auch wenn du nicht deine persönliche Zeit mit Gott hast, dass du nichts sprichst, was der Vision wieder widerspricht. Weil das ist das, was viele Christen manchmal machen. Sie sind sozusagen doppelzüngig. Sie meinen es nicht böse, verstehst du, nicht doppelzüngig im bösen Wort, im bösen Sinn, aber doppelzüngig. Das heißt, wenn sie mit Gott zusammen sind, proklamieren sie, oh, danke Vater, durch deine Wunden bin ich geheilt, oder danke Vater für diese Beförderung, danke für diesen neuen Job. Und wenn du dann mit ihnen redest, dann sagen sie, ja, dieses Hindernis und das und überhaupt und ich weiß auch nicht und wird es jemals was und so weiter und so fort, verstehst du? Und da ist es wichtig, dass du deine Worte in Einklang bringst. Amen. Hiob 22, 28, noch ein Bibelvers zu diesem Punkt. Dekretierst du eine Sache oder proklamierst du eine Sache, kann man auch übersetzen, dann wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Weißt du, da ist Power in diesen Dekreten, da ist Power in diesen Proklamationen. Manchmal fragen sich vielleicht Leute, warum wir, gerade auch bei Glory Life, warum wir immer wieder so Proklamationen machen. Wir proklamieren ja relativ viel, auch in Gottesdiensten. Immer wieder sage ich, hey, sag zu deinem Nachbarn oder sprich mir nach oder so etwas. Warum? Weil da Kraft drin ist. Amen. Wenn du etwas dekretierst, ist es nochmal etwas anderes, wie wenn du nur etwas hörst. Verstehst du? Du hörst eine Predigt und die Predigt bewirkt Glauben, aber wenn du diese Dinge nicht aussprichst, wenn du diesem Glauben keinen Mund gibst, dann verpufft es auch wieder relativ schnell. Und genauso ist es mit deinen Visionen. Weißt du, das, was du das letzte Mal vor 2 Wochen schon empfangen hast, halt es dir vor Augen, proklamier es, sprich es aus. Halleluja. Immer wieder, möglichst täglich. Halleluja. Weißt du, wenn du Dinge proklamierst als Sohn der Herrlichkeit, also als ein Kind Gottes, das in der Herrlichkeit zu Hause ist, weißt du, dann rufst du Dinge, die noch nicht sind, ins Dasein. So wie Gott am Anfang die Schöpfung ins Dasein gerufen hat. Du rufst es ins Dasein. Du sprichst es und es geschieht. Du bahnst einen Weg durch Situationen, durch deine Proklamation, durch deine Dekrete, bahnst du einen Weg durch Situationen, in denen es vielleicht vom Natürlichen gesehen her überhaupt keinen Weg geben würde. Wo du vielleicht vom Natürlichen her sagen würdest, oh, das kann gar nicht gehen. Aber deine Proklamation ist ein wesentliches Hilfsmittel für die Engel Gottes auch. Ne? Psalm 123, das hatten wir beim Thema Engel. Ja? Ein wesentliches Hilfsmittel für die Engel Gottes, um den entsprechenden Weg zu bahnen. Und um Möglichkeiten zu eröffnen, die sonst vielleicht nie da gewesen wären. Amen. Die Engel lauschen darauf, ja, das ist Psalm 123, sie lauschen darauf, was sie von dir zu hören kriegen. Und wenn sie von dir das Wort Gottes zu hören kriegen, die Proklamation deiner Träume, die Proklamation der Vision Gottes für dein Leben, weißt du, dann haben sie etwas, um zu arbeiten und um einen Weg zu bahnen. Also proklamiere, sag mal, ich proklamiere. Und dann letzter Punkt für heute, und da werden wir das nächste Mal weitermachen, letzter Punkt für heute. Handle in Richtung auf die Erfüllung deiner Vision. Auch das ist sehr wichtig. Handle in Richtung auf die Erfüllung deiner Vision. Jakobus 2, 26 heißt es, Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und dabei geht es nicht um Dinge, die du aus eigener Kraft tust, verstehst du? Es geht nicht um Werkeleien im fleischlichen Sinn, sondern es geht darum, dass du aus der Herrlichkeit Gottes heraus konkrete Schritte auf deinen Traum hinzu tust. Dass du konkret dich darauf zubewegst. Also Beispiel, deswegen habe ich vorher das Beispiel mit meinem Buch gebracht. Ja, wenn Gott dir einen Traum gegeben hat, ein Buch zu schreiben, dann fang einfach mal irgendwo an. Sonst wird es nicht geschrieben werden. Da kannst du es ganz einfach finden. Ne? Ich habe noch keinen Engel gefunden, der für mich das Buch geschrieben hätte. Das hat Gott mir überlassen. Ja, wäre schön, gell? Aber dann könnt ihr nicht als Autor nachher Georg Karl draufstehen, sondern dann müsst ihr, weiß ich, Engel Spekulatius da stehen oder sonst irgendwas. Ja, wäre ja so. Verstehst du? Er macht es im Endeffekt durch dich. Das heißt, er möchte, dass du irgendwann mal beginnst. Weißt du, wenn du sagst, wow, Gott hat einen gewaltigen großen Dienst für mich, aber du fängst nie irgendwo an zu dienen, wie willst du da hinkommen? Herr, Gott hat einen weltweiten Dienst für mich. Und dann kommst du in die Gemeinde, bekehrst dich und dann sagst du, Gott hat einen weltweiten Dienst für mich. Aber weißt du, da wird niemand sein, der sofort sagt, hey, ja, hier ist eine Plattform, bitte in den weltweiten Dienst. Sondern da wird vielleicht einer sein, der sagt, hey, hier sind die Klos, die kannst du mal putzen. Aber dann sagst du, nein, nein, nein. Nein, weißt du, sieh es als einen ersten Schritt auf dein Ziel zu. Du musst irgendwo beginnen. Amen. Niemand fängt im Berufsleben gleich als der oberste Chef an. Du musst irgendwo beginnen. Also gehst du einen Schritt zu, aber das, was du tust, verstehst du, verachte nicht die kleinen Anfänge, sagt auch das Wort, sondern sehe es als einen Schritt auf der Leiter. Amen. In Richtung deiner Berufung. Weißt du, tu auch nicht einfach nur irgendwas. Tu es immer mit Ziel. Tu es immer mit Vision. Weißt du, wenn du die Klos putzt in der Gemeinde und du weißt, du bist zum weltweiten Dienst berufen, ja, dann tu es mit dieser Vision. Sag, Halleluja, Vater, danke, dass ich die Klos putzen darf. Eines Tages werde ich in den Stadien stehen und das Evangelium verkünden. Amen. Mach es immer mit Zweckbestimmung, was du tust. Halleluja. Handel auf dein Ziel zu. Wenn du den Drang spürst zu predigen, da haben wir das Beispiel, wenn du den Drang spürst zu predigen, haben wir aufgeschrieben, dann fang einfach an. Jetzt sage ich, ja, wo soll ich denn anfangen? Keiner lässt mich. Erstens mal stimmt das nicht. Du kannst immer dienstags zu unserem Glory Life Intensivabend kommen, da werden die Prediger trainiert. Wenn du auf dem Herzen hast zu predigen, das wollte ich euch sowieso mal sagen, auch als Glory Life Schüler, wenn ihr auf dem Herzen habt, mal zu predigen, kommt einfach Dienstagabend mal zum Glory Life Intensivabend. Und sagt vielleicht vorher Bescheid, dass ihr das auf dem Herzen habt. Und da ist immer die Möglichkeit, mal 10 Minuten zu predigen. Also hier bei Glory Life kannst du schon mal nicht sagen, keiner lässt dich. Sondern es gibt diesen Raum. Ja? Wie gesagt, Dienstagabend. Zack, Glory Life Intensivabend. Amen. Immer 14-tägig. Ja? Immer am 1. und 3. Dienstag im Monat. Also, wenn du sagst, ja, das ist mir aber zu wenig, 10 Minuten die Woche. Oder alle 14 Tage 10 Minuten. Ja, dann fang an, vor dem Spiegel zu predigen. Oder von Billy Graham zum Beispiel habe ich mal gehört, der hat begonnen, den Baumstümpfen zu predigen im Wald. Bevor er die Möglichkeit hatte. Verstehst du, fängst einfach irgendwo an. Weil du hast einen Traum. Und dieser Traum muss verwirklicht werden. Du bist getrieben von diesem Traum, also fang einfach mal an zu predigen. Du hast immer die Möglichkeit. Sitz nicht nur passiv auf deinem Stuhl und sag, ja, ich warte darauf, bis mir irgendjemand eine Bühne gibt. Sondern fang an. Wenn du auf dem Herzen hast, wenn Gott dir in deinem Traumbuch, wenn du in deinem Traumbuch aufgeschrieben hast, ja, Gott möchte mir ein Eigenheim geben. Und dein Verstand sagt, ja, aber ich habe doch nicht das Geld, ich habe nicht die Möglichkeit. Weißt du, dann fang vielleicht mal an, dir mal was anzuschauen. Du musst ja nicht gleich sagen, dass du das Geld noch nicht hast. Anschauen kostet nichts. Amen, schau es dir an. Geh da drauf zu, verstehst du? Oh, wie viel Gemeindezentren, potenzielle Gemeindezentren mussten wir anschauen, bis wir das hatten, was wir jetzt haben. Wir haben viel angeschaut. Aber das waren Schritte, verstehst du? Dann kannst du sagen, ja, aber dann ist man hinterher frustriert, weil es dann nicht das Richtige ist. Ja, das ist der Test. Da kommen wir das nächste Mal dazu. Das ist auch ein wichtiger Schritt. Stehe fest. Ich verrate dir schon mal so viel. Lass dich nicht entmutigen. Weißt du, manche setzen keine Handlungen des Glaubens, weil sie Angst haben, frustriert zu werden. Weil sie sagen, weißt du, sie beten dann solche Gebete und das ist auch manchmal religiös. Sie sagen dann, oh Herr, manchmal ist es richtig, so zu beten, aber nicht immer. Also sagst du, oh Herr, lass mich nur zu dem, was weiß ich, mich nur bei dem Job bewerben, wo du auch wirklich willst, dass ich arbeiten soll. Kann manchmal richtig sein. Ich weiß zum Beispiel, wo es definitiv richtig ist, ist, wenn es um deinen Ehepartner geht. Da habe ich damals absolut so gebetet. Ich habe gesagt, Herr, ich will nur noch den, oder beziehungsweise die in dem Fall, ja, ich will nur noch die, die wirklich genau die richtige von dir her ist. Amen, da ist es gut so zu beten. Aber bei manchen Sachen ist es einfach auch so, da musst du manchmal einfach was ausprobieren. Wie gesagt, bitte nicht beim Ehepartner. Amen. Aber bei manchen Sachen musst du einfach mal auf Dinge zugehen und musst vielleicht erst mal Dinge dir anschauen, wo du nachher feststellst, die waren es doch nicht. Macht ja nichts, du gehst einfach weiter. Beginn einfach eine Handlung zu setzen. Wenn du beruflich weiterkommen willst, dann schreib Bewerbungen. Ja, aber wenn sie mich nicht nehmen, dann bin ich frustriert. Ja, dann schreib halt noch eine Bewerbung. Amen. Verstehst du? Lass dich nicht rausbringen. Geh auf das Ziel zu. Lass dir vom Heiligen Geist Kreativität schenken. Auch manchmal braucht es auch Kreativität, um rauszufinden, was könnte ein Schritt des Glaubens sein. Nimm dir ein Beispiel an den vier Freunden des Gelähmten in Markus Kapitel 2. Die hatten auch einen Traum, nämlich den Traum, dass ihr Freund gesund wird. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich nicht hingestellt und gesagt, oh Herr, heile unseren Freund, Halleluja, preis den Herrn. Sondern sie haben ihn dorthin gebracht, wo sie erwartet haben, dass er gesund wird, nämlich zu Jesus. Sie haben es auf sich genommen, ihn dorthin zu schleppen. Und dann kamen sie vor das Haus und haben sie festgestellt, das Haus ist so voll, da kommen wir nie rein. Der wird nie zu Jesus hinkommen. Weißt du, da sind sie nicht wieder umgedreht, wieder nach Hause, haben gesagt, oh ja, der Meister hat keine, da ist kein Raum, da ist keine Zeit, da kommen wir nie hin. Da wird man nicht geheilt, weil leider haben wir ihn nicht hingebracht. Nein, sie haben Nein nicht als Antwort akzeptiert. Sie haben sie nicht stoppen lassen. Sie sind aufs Haus gestiegen, sie haben das Dach abgedeckt und sie haben den Gelähmten runtergelassen. Und was hat Jesus gesagt? Hey, solchen Glauben habe ich aber selten gesehen. Das heißt, er hat ihren Glauben gesehen, heißt es. Also das nenne ich eine Handlung des Glaubens. Amen. Und du siehst daran, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Halleluja. Also sag mal mit mir zusammen jetzt, bevor wir uns noch zum Schluss diese Zeit nehmen, wo wir auf Gott hören, sag mit mir zusammen, danke Vater, dass du Träume hast für mein Leben. Große Träume. Und danke, Heiliger Geist, dass du in mir lebst, um diese Träume in mir zu erwecken. Um den Träumer in mir zu erwecken. Danke, dass du zu mir redest. Durch Vision, durch Hören, durch Empfinden. Was du für mich vorbereitet hast, konkret in den nächsten Jahren, in 2 Jahren, in 5 Jahren, im Bereich meines geistlichen Lebens und Dienstes, im Bereich meiner Familie, im Bereich meines Berufslebens, im Bereich konkreter Projekte und im Bereich von meinem Fun-Leben. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mit mir zu träumen. Ich entscheide mich, mit dir zu träumen. Ausschau zu halten, was du mir sagen wirst, was du mir zeigen wirst. Und aufzuschreiben, was immer ich höre. Im Vertrauen, dass du es bist, der zu mir redet. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Und jetzt darfst du dir dein Traumbuch nehmen oder den Zettel oder was auch immer du jetzt als Hilfsmittel hast, wo du einfach diese verschiedenen Bereiche, diese verschiedenen Spalten aufgeschrieben hast. Wenn du das vom letzten Mal dabei hast, ist natürlich das Beste. Wir werden heute nicht so eine lange Zeit machen wie das letzte Mal, sondern einfach so 10 Minuten, Viertelstunde maximal. Und in dieser Zeit hast du einfach die Möglichkeit zu hören, zu sehen, zu empfinden und auch das, was du schon geschrieben hast, einfach nochmal dir anzuschauen und gegebenenfalls zu ergänzen. Ja? Das heißt, du hörst einfach für diese verschiedenen Bereiche, vielleicht hast du das letzte Mal verschiedene Bereiche gar nicht mehr geschafft, bist gar nicht mehr dazugekommen oder du hast oder der Heilige Geist zeigt dir zu verschiedenen Bereichen zusätzliche Dinge. Also nimm dir einfach die Zeit. Ja? Nimm dir einfach die Zeit. Wir machen es jetzt einfach so, wir machen diese erste Stunde sozusagen Open End, wir machen die Musik an und du hast einfach die Möglichkeit, wo auch immer du dich hinsetzen möchtest, wenn du ein bisschen mehr Raum möchtest, kannst du auch deinen drüberen Block gehen, ja? Kannst einfach dich ausbreiten, kannst auf Gott hören, stellst ihm diese konkreten Fragen und schreib es einfach auf. Also denk, während du es aufschreibst, denk nicht drüber nach, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist oder ob das sein kann oder nicht sein kann. Sondern vertraue einfach, dass der Heilige Geist es durch dich macht, dass es in dir macht. Und schreib einfach auf. Prüfen kannst du es hinterher noch. Ja? Wie prüfst du? Nimmst einfach die Bibel. Passt es zur Bibel? Passt es nicht zur Bibel? Dann weißt du es. Aber das musst du nicht jetzt machen. Okay? Wenn es zur Bibel passt, grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass es auch zumindest die richtige Richtung ist. Und dann machen wir es einfach so, dann machen wir einfach Open End. Ich würde einfach sagen, wir fangen um ja, so 8:55 mit der nächsten Stunde an. Okay? 8:55 fangen wir mit der nächsten Stunde an. Das heißt, wann immer du Pause machen möchtest, zwischendurch aufs Klo gehen möchtest, kannst du aufs Klo gehen. Vielleicht jetzt nicht die ersten, ich sag mal nicht die ersten 10 Minuten, damit wir auch eine gewisse Ruhe haben, aber dann bist du einfach auch frei, aufs Klo zu gehen. Vielleicht möglichst nicht durch diese Durchgangstür, die eigentlich ja sowieso gesperrt ist. Ja? Durch diese Tür gehen wir während dem Gottesdienst nicht durch, sondern einfach dann vielleicht da hinten rum, weil die schlägt sonst so laut immer. Einfach da hinten rum zum Klo gehen. Und um 8:55 machen wir einfach mit der nächsten Stunde weiter. Wenn du also bis dahin sitzen bleiben möchtest, kannst du bis dahin sitzen bleiben. Wenn du vorher aufs Klo gehen möchtest, gehst du einfach ab 9 dann aufs Klo. Okay? Gut. Jetzt einfach danke ich dir, Heiliger Geist, für diese Zeit. Wir weihen dir diese Zeit. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du uns inspirierst. Wir spähen aus, wir säen, wir hören, wir spüren und wir empfangen, was du für uns auf dem Herzen hast. In Jesu Namen. Halleluja. Thank you.